Übertreiben und dann meint das so drauf, aber niemals im Leben einfach sagen, das ist nur eine Szene, die man erzählt, weil sie ja nicht ehrlich wäre. Immer wieder das Gleiche und jeder will sich lieber entfernen. Das Leben ist wieder mal lustig, das kommt einfach und wenn ich will, dann ist das hier jetzt schlussendlich und es geht immer wieder doof, wie nie mehr wiederholen, aber kein Problem, ich nehm dein Leben nur extrem, kannst du dann das sehen, dass es einfach geht, denn es immer wieder das Gleiche wie es dann ist, wie ich es gerade will, weil es gerade aus mir springt, als wäre es ein Körper, der aus meinem Körper springt, der einfach den Körper trägt, der so krankhaft ist, dass er dann einfach sich entscheidet für das, was er dann wollte oder wie auch immer meint, denn es ist immer wieder das, es ist einfach gereimt, denn es ist simpel, frag die Leute, ach ja, ich hab vergessen, die sind längst tot. Bleibe hier und meine Wahl ist immer das gleiche, wie es schon immer war. Ich glaube, Bar für Bar, was auch immer das heißt. Immer wieder lange Zeit, man war den Preis. Denn es gibt keine Zahl zurück, Cash oder so. Immer wieder passen, einfach richtig koordiniert. Also Flow, also immer wieder richtig da und dann dies und das und wie und das und wann. Ist mir egal, denn es ist bald so weit, dass ich das bringe. Das ist alles bald einfach vorbei und zwar nicht nur für mich, denn es geht mir dann gut und dir dann nicht. Es geht mir gut und dir dann nicht. Es geht mir dann gut und dir dann nicht.